Und was oben vorgeht, erfährt man unten nicht. Und nicht oben, was unten vorgeht. Und es sind zwei Sprachen, oben und unten, um zwei Maße zu messen. Und was Menschengesicht trägt, kennt sich nicht mehr. Soll der Bau sich hoch erheben, muss es unten und oben geben. Darum bleibt an seinem Ort jeder, wo er hingehört. Fort und fort tue er das ihm Gemäße, da er, wenn er sich vergäße, unsere Harmonien stört. Unten ist der untere wichtig. Oben ist der richtige richtig. Wehe dem, der je sie riefe, die Unentbehrlichen, aber Begehrlichen, die nicht zu Missenden, aber es Wissenden, Elemente der untersten Tiefe. Wir brachten Die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht, eine historische Aufnahme aus dem Jahre 1932. Regie führte Alfred Braun. Es sprachen Fritz Kortner, Carola Neher, Helene Weigel, Ernst Busch, Paul Bild, Peter Lorre, Friedrich Gnas und Otto Kronburger. Produktion Berliner Funkstunde 1932. Hören Sie jetzt ein Nachwort zur Uraufführung der heiligen Johanna im Rundfunk von Sibylle Bohlig. Die heilige Johanna der Schlachthöfe war eine Rolle, die Bertolt Brecht für die Schauspielerin Carola Neher maßgeschneidert hatte. Und doch sollte er Zeit seines Lebens nie Gelegenheit haben, seine Freundin Carola Neher als Johanna zu sehen. Er sah sie nicht, aber er hörte sie immerhin. Als die Berliner Funkstunde am 11. April 1932 Auszüge seines Stückes zur Sendung brachte. Erst im April 1959, 3 Jahre nach Brechts Tod, betrat die heilige Johanna erstmals eine Bühne. Allerdings kam diese Premiere auch für Carola Neher zu spät. Sie war bereits Ende der 30er Jahre in einem russischen Arbeitslager ums Leben gekommen. Der Mann, der die heilige Johanna mit 27-jähriger Verspätung auf die Bühne des Hamburger Schauspielhauses brachte, war ausgerechnet Gustav Gründgens. Der Mann, der 1932 die Uraufführung des Stückes im Rundfunk geleitet und verantwortet hatte, hieß Alfred Braun. Er wurde noch im selben Jahr als literarischer Leiter des Berliner Senders entlassen und 1934 in das Konzentrationslager Oranienburg abtransportiert. Schon seit 1926 hatte sich Brecht in das Studium von Wirtschaftsmechanismen vertieft, nach den Angeln gesellschaftlicher Entwicklungen und Krisen suchend. Die Börse, das Herzstück kapitalistischer Wirtschaft, schien ihm dazu geeignet, die Gesetze dieser Entwicklung dramatisch modellhaft darzustellen. Ein zweites Motiv kam hinzu, das im Berliner Straßenbild der 20er Jahre allgegenwärtig war: die Heilsarmee. Die dramatische Verknüpfung dieser Themenstränge erwies sich jedoch als schwierig. Mehrere Stückpläne wurden verworfen, andere blieben Fragment. Erst 1929, als sich im Gefolge des New Yorker Börsendebakels eine Weltwirtschaftskrise bisher nicht gekannten Ausmaßes abzeichnete, wurde es auch mit Brechts Projekt ernst. In 2-jähriger Arbeit entstand mit der heiligen Johanna der Schlachthöfe ein Stück, das ein künstlerisches Modell der ökonomischen und sozialen Abläufe im Kapitalismus abgeben sollte. Es wuchs zu einer parodistischen Abrechnung mit dem klassischen deutschen Drama und entblößte seinen ideologischen Gebrauchswert. Brecht schrieb dazu in einem Vorspruch zur Erstveröffentlichung des Stückes: Die heilige Johanna der Schlachthöfe soll die heutige Entwicklungsstufe des faustischen Menschen zeigen. Es wurden einige klassische Vorbilder und Stilelemente verwendet. Die Darstellung bestimmter Vorgänge erhielt die ihr historisch zugeordnete Form. So sollen nicht nur die Vorgänge, sondern auch die Art ihrer literarisch-theatralischen Bewältigung ausgestellt werden. Ein Drama, das gleich zwei Säulen am Palladium des sittlichen Staats anzusägen drohte, war allerdings 1932 auf den Bühnen nicht mehr durchsetzbar. Als noch Anfang Januar 1933 Gerüchte über eine vom Hessischen Landestheater geplante Inszenierung an die Öffentlichkeit gelangten, führte dies zu heftigen Auseinandersetzungen im Hessischen Landtag. Der Regisseur Kurt Hirschfeld wurde als Stockjude beschimpft, dem Intendanten wurde mit Absetzung gedroht und die konservative Presse verteufelte das Schauspiel als, so wörtlich, bolschewistische Gottlosenpropaganda und als seelenmörderische Botschaft der Unterwelt. Angesichts eines solchermaßen aufgeheizten politischen Klimas überrascht es geradezu, dass die heilige Johanna dennoch über den Rundfunk die Öffentlichkeit erreichte. Bereits seit Mitte der 20er Jahre wachten politische und kulturelle Zensurorgane über die vorgeblich unpolitischen und überparteilichen Programme. Doch war dieser schwache Kahn, so meinte Kurt Tucholsky, auf die Dauer nicht in der Balance zu halten. Immer kippt er nach rechts über und das Ganze ist Lüge. Wenn trotzdem kleinere Spielräume für einige linksintellektuelle Autoren bis ins Jahr 1932 erhalten blieben, so ist dies dem persönlichen Mut und Engagement einzelner Rundfunkmitarbeiter zuzuschreiben. Zu dieser Gruppe ist auch Alfred Braun zu zählen, der als literarischer Leiter, Regisseur und Sprecher des Berliner Senders in die Rundfunk- und Hörspielgeschichte eingegangen ist. Er war bereit, eine vollständige Hörspielfassung der heiligen Johanna zu realisieren. Die Rundfunkzensur ließ jedoch nur eine Sendung kurzer Auszüge zu, die bei der Ursendung durch leider nicht erhaltene Erläuterungen des Berliner Theaterkritikers Herbert Jering verbunden wurden. Der Kritiker des Berliner Börsenkurier, Fritz Walter, sagte nach der Sendung voraus: Es wird einmal zu den denkwürdigsten, aber unrühmlichsten Merkmalen in der Kulturgeschichte unserer Zeit gehören, dass das Theater die Vermittlung eines der größten und bedeutendsten Dramen der Epoche dem Rundfunk überlassen musste. Weniger rühmlich für den Rundfunk ist jedoch das an der Tonaufnahme ablesbare Wirken der Zensur. Gesendet wurde nur ein knappes Drittel des Dramentextes, sodass es sich bei der Radioaufführung nur mehr um Auszüge handelte. Unüberhörbar ist die Klassiker-Parodie, die vor allem von Carola Neher als Johanna und Fritz Kortner als Mauler mit überzogener Deklamation genüsslich ausgewalzt wird. Der Handlungsverlauf ist kaum mehr zu entdecken. Die Vorgänge an der Börse, die das Gerüst des Gesamtgeschehens darstellen, bleiben unklar. Für den heutigen Hörer dieses historischen Tondokumentes kommt erschwerend hinzu, dass einer der ursprünglich 8 Szenenauszüge verloren ging. Für die Ursendung wurde jede einzelne der Szenen auf gesonderten Schallplatten aufgezeichnet. Eine dieser Schallplatten lag offenbar nicht mehr vor, als man alles später auf ein Tonband übertrug. Es fehlt einer der Höhepunkte des Stückes: Johannas Traum von der Erhebung der Armen gegen Hunger und Elend. Und ein weiterer Fehler schlich sich bei der Übertragung der alten Aufnahmen ein. Die Reihenfolge der Szenen geriet durcheinander. Angesichts der vielfältigen Verstümmelungen, denen das Stück bei seiner Uraufführung im Rundfunk ausgesetzt war, schien diese letzte Unachtsamkeit, so muss man vermuten, auch nicht mehr viel zu verderben. Jedenfalls wurden die Tonaufnahmen von 1932 bisher stets in eben dieser verworrenen Form gesendet. Wir stellten Ihnen heute eine korrigierte Fassung vor.